Im Studio Bremen bringen wir heute einen Beitrag von Werner und Xenia Reit. Sein Titel: Da stehen einem die Haare wie Draht. Es geht um die Diskussion der Mängel an Grundkenntnissen unserer Schüler und Auszubildenden. Mehr als drei Viertel der Hauptschüler und noch fast die Hälfte aller Realschüler weisen, glaubt man einer repräsentativen Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft, gravierende Mängel in den schulischen Grundkenntnissen lesen, schreiben, rechnen auf. Lehrherren und Ausbilder, Berufsschullehrer und Bildungspolitiker beklagen diesen Zustand. Handwerks- und Industrieverbände fordern rasche Abhilfe. Was steckt tatsächlich dahinter, dass diese Misere gerade jetzt so ins Zentrum rückt? Welche Entwicklungen haben den Verfall begünstigt? Und ist es überhaupt ein Verfall? Sind nicht die Anforderungen an Auszubildende schlichtweg völlig anders als früher und haben sie nicht ein größeres Wissen als ihre Vorgänger, nur eben auf anderen Gebieten? Die nun folgende Sendung von Werner und Xenia Reit geht den Vorwürfen nach, die sich Berufspraktiker und Pädagogen, Bildungspolitiker und Bürokraten, Erziehungstheoretiker und Verbandsfunktionäre in nicht zu knappem Maß gegenseitig machen, und sie gibt einen Einblick in die komplexe Materie zeitangemessener Vorbildung. Der Minister nahm kein Blatt vor den Mund. Lassen Sie es mich ganz klar ausdrücken, erklärte er seinem Publikum. Die Lehrer müssen sich heute gewissermaßen anpassen, denn sie leben ständig in der Gefahr, als schlechte Lehrer zu gelten, wenn sie nicht dauernd dem Zeittrend entgegenkommen. Schon die ganz jungen Schüler werden eher zu Diskussionen angehalten, als dass sie zuallererst in harter Arbeit genaues Lesen lernen und grundlegende Fähigkeiten erwerben und vor allem beim schriftlichen Ausdruck Fehler mit aller gebotenen Disziplin vermeiden. So etwas muss einfach so lange geübt werden, bis es sitzt. Wie wahr wird so mancher Meister, mancher Ausbilder, vielleicht auch mancher Hochschullehrer denken, wenn er solche Anmerkungen und Forderungen hört? Land auf, Land ab tönt heute die Klage, dass in unseren Schulen gerade das nicht mehr hinreichend erlernt wird, was man so als Kulturtechniken bezeichnet. Also verständnisvolles und flüssiges Lesen, korrektes Schreiben, richtiges Rechnen. Neu sind solche Klagen allerdings nicht. Das Stück harter Schulkritik zum Beispiel, das wir gerade gehört haben, ist schon fast 2000 Jahre alt. Es stammt vom römischen Schriftsteller und kaiserlichen Minister Petronius aus den ersten Jahrzehnten nach Christus. Heute hört sich das dann so an. Die Schulaufsichtsbehörden müssen endlich größeres Gewicht auf das Einüben der Rechtschreibung und der Rechenfertigkeiten in den Grund- und Hauptschulen legen. Interpunktionslehre ist offenbar völlig abhanden gekommen. Man muss sich fragen, welchen Erfolg eigentlich beispielsweise in Nordrhein-Westfalen die Verlängerung der Schulpflicht um ein zehntes Schuljahr seit 1980 hat. So etwa die Industrie- und Handelskammern in einer Erklärung vom 19. Januar 1983. Sie stehen nicht allein. Auch die Handwerksverbände bemängeln gravierende Lücken in der Schulbildung ihrer Lehrlinge, die man heute Azubis, also Auszubildende, nennt. Und das vom Bundesverband der deutschen Industrie betriebene Institut der deutschen Wirtschaft in Köln untermauert dies alles auch noch mit scheinbar unwiderlegbaren Zahlen. Grundlage dafür war eine Untersuchung bei mehr als 4.500 Berufsschülern und über 1.700 Ausbildern, die in den Jahren 1980 und 81 durchgeführt wurde. Da der Ausgangspunkt die vielfachen Klagen über schulische Defizite waren, bot sich für die Forscher vom Kölner Institut zunächst einmal ein umfangreicher Test bei den Auszubildenden über die tatsächlich vorhandenen Grundkenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen an. Aber den Wissenschaftlern war schon bald klar, dass das allein nur wenig Erkenntnisse für eine künftige Besserung der Lage liefert. Sie wollten den Begriff des schulischen Könnens auch auf andere Gebiete übertragen. Denn für einen 14- oder 15-Jährigen ist es nicht nur wichtig, zuverlässig zu addieren oder zu multiplizieren, vielmehr muss er seine Fähigkeiten auch auf andere Bereiche übertragen können. Die Grundrechenart Division zum Beispiel muss er auch auf Prozentrechnungen anwenden können. Und mitunter tut auch ein völlig abstrakter Gedankengang Not. Aber auch das war den Leuten vom Institut der Deutschen Wirtschaft noch zu wenig. Uwe Göbel, Leiter der Untersuchung und stellvertretender Chef der Hauptabteilung Bildung und Gesellschaftswissenschaften, beschreibt das Gesamtvorhaben. Wir haben nicht nur Rechnen und Rechtschreibung überprüft, sondern wir haben auch die Einstellungen und Verhaltensweisen der Jugendlichen überprüft. Und das war uns besonders wichtig, denn hier sind wir zu einem sehr positiven Ergebnis gekommen, dass nämlich die Jugendlichen, die in der Ausbildung sind, sehr gute Einstellungen gegenüber der Arbeit haben, sehr gute Einstellungen in ihrer Meinungsbildung gegenüber dem, was im Betrieb notwendig ist. Und dass wir hier sagen können, zumindest in dem Bereich der Verhaltensweisen, dass die Jugendlichen deutlich besser sind als ihr Ruf. Wir haben diese Untersuchung gemacht, weil wir festgestellt haben, dass sehr vielfältige Teiluntersuchungen über Einstellungen und Können von Jugendlichen vorhanden sind, dass aber so ein bisschen die Gesamtschau fehlt. Und zum anderen wollten wir auch wissen, nicht nur was die Jugendlichen nicht können und wo Fehler und Defizite sind, sondern wir wollten auch wissen ganz konkret, was erwarten die Ausbilder von den Jugendlichen. Wir haben also nicht nur die Jugendlichen mit Aufgaben traktiert, sondern wir haben die gleichen Aufgaben über 1500 Ausbildern vorgelegt, um sie zu fragen, ist das denn überhaupt notwendig, dass die Jugendlichen diese Aufgabe lösen können oder jene Aufgabe lösen können? Hat das einen Zusammenhang mit dem Ausbildungserfolg? Und auf die Art und Weise konnten wir dann sagen, also das ist ganz wichtig, das müssen die Schüler können und das ist also Ballast, das sollte man besser weglassen. Eine breite Untersuchung also und angesichts der großen Zahl Befragter sicherlich auch repräsentativ. Wenn sich am Ende dennoch Kritik daran einstellt, so liegt es nicht an der Grundanlage. Hören wir zunächst, was rein statistisch herausgekommen ist. Wir haben festgestellt, dass im Bereich der einfachen Grundkenntnisse, damit meine ich zum Beispiel beim Rechnen, das Zusammenzählen und das Subtrahieren, doch gewisse Grundfertigkeiten vorhanden sind, auf denen man aufbauen könnte. Wir haben aber weiter festgestellt, dass es überall dort, wo es darum geht, diese Grundkenntnisse auf etwas schwierige Sachverhalte anzuwenden, es hapert, dass es da Schwierigkeiten gibt und dass sich hier doch große Lücken auftun. Im Bereich Rechtschreiben haben wir also etwas sehr Lustiges festgestellt, dass nicht die Fremdworte das eigentliche Problem sind, sondern die Groß- und Kleinschreibung. Hier hapert es also sehr deutlich. Die Grundkenntnisse, die, also Dehnung, Verdopplung von Lauten, ist mit Einschränkung und Wohlwollen da, aber Groß- und Kleinschreibung ist nicht so gut. Insgesamt würde ich sagen, dass die Grundkenntnisse im Rechnen besser da sind als die Grundkenntnisse in der Rechtschreibung. Eine in gewisser Weise erwartete Abstufung ergab sich natürlich je nach dem vorher besuchten Schultyp. Während Gymnasiasten am wenigsten Fehler machten, Realschüler sich noch ganz gut behaupteten, nahm die Quote der korrekten Lösungen bei den Hauptschülern stark ab, und zwar besonders bei denen, die keinen Abschluss gemacht hatten. Ganz am unteren Ende lagen die Sonderschüler. In nackte Zahlen gekleidet sahen die Auswertungen folgendermaßen aus. Die Forscher gingen davon aus, dass eine einigermaßen akzeptable Leistung vorliegt, wenn der Schüler mindestens 3/4 aller gestellten Aufgaben richtig gelöst hat. Es ergab sich danach, dass nur knapp 40% der Hauptschüler ohne Abschluss dieses Ergebnis erreichten. Dass nur etwa 53% der Hauptschüler mit Abschluss dieses Ziel schafften. Dass selbst bei den Realschülern noch 20% gravierende Mängel aufwiesen. Und dass nur bei den Gymnasiasten weniger als 15% eine ungenügende Leistung erbrachten. Mag einen da eine Horrorvision befallen? Deutschland, das Land der Dichter und Denker, bald ein Land der Rechtschreib-, Komma- und Rechenfehler? Wohl nicht ganz so schlimm. Denn ganz sicher gibt es an den Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft auch manches auszusetzen. Und das beginnt schon bei den Testaufgaben selbst. Bei den Rechenaufgaben wurden pro Rechnungsart jeweils 3 Probleme gestellt. Also 3-mal addieren, 3-mal subtrahieren, multiplizieren, dividieren. Dabei sollten dann die Prüflinge unter vorgegebenen jeweils 4 verschiedenen Ergebnissen wählen und ihr Kreuzchen setzen. Die Aufgaben erstreckten sich vom Zusammenzählen zweistelliger Zahlen, 16 plus 17, bis hin zur Multiplikation von 47.609 mal 102. Daran schlossen sich dann Aufgaben an, die diese Grundrechenarten praktisch anwenden, also Bruchrechnen, Dezimalrechnen, Prozentrechnen, Potenzieren, Wurzelziehen, Dreisatz und geometrische Probleme. Im Rechtschreiben gab es insgesamt 24 Aufgaben. Auch hier war die richtige Lösung unter jeweils 4 Möglichkeiten anzukreuzen. Das reichte von Fremdwörtern wie Differenz bis zu Wortzusammenstellungen, etwa so täglich und 14-tägig. Als falsche Alternativen waren dabei angeboten täglich und 14-täglich, täglich und 14-tätig, tägig und 14-täglich. Schon hier sind Einwände zu machen. Da diese 4 Alternativen untereinander standen, war nach allen Erkenntnissen der Lernpsychologie die Gefahr einer bloß technischen Verwechslung besonders groß. Ein Testant, der einen solchen Satz diktiert bekommt, schreibt ihn möglicherweise ohne Probleme richtig, wird aber durch die angebotenen, nur wenig unterschiedenen Alternativen verwirrt und macht Fehler. Eine Erfahrung, die jeder von uns schon einmal gemacht hat. Auch die Folgerung des Instituts, dass die geringsten Probleme bei der Schreibung der Fremdwörter entstehen, kann man nur sehr eingeschränkt bejahen. Denn insgesamt waren im Fragebogen nur 4 echte Fremdwörter vorhanden. Es kann also durchaus zufällig sein, dass gerade diese richtig angekreuzt wurden. Der sogenannte Mannheimer Rechtschreibtest, der in der Forschung anerkannt ist und auf den sich im Übrigen auch die Kölner Wissenschaftler berufen, schreibt jedoch durchweg 20 Testfragen pro abgehandeltem Gebiet vor. Und so müssen auch die anderen Problembereiche, etwa Dehnung, Groß- und Kleinschreibung, Verdoppelung, Trennung usw. so weiter, relativiert werden, soweit es die Ergebnisstatistik betrifft. Pro Gebiet waren es durchweg nur 4 Aufgaben. Und das heißt, wenn eine davon falsch angekreuzt wurde, ergibt dies bereits eine Fehlerquote von 25%. Auch bei den Rechenaufgaben, besonders jenen mit den großen Zahlen, wurden die Lösungsvorschläge oft so gewählt, dass durchaus bloße Verwechslungen vorkommen können. Etwa wenn bei einer Additionsaufgabe neben der richtigen Lösung, die 85.381 heißt, auch noch das lediglich um eine Ziffer veränderte 86.381 vorkommt. Auch hier gilt, dass der Test nicht allzu viele Schlüsse auf die Rechenkünste des Testanten zulässt. Der Schüler mag, wenn er die Zahlen untereinander schreibt, gut das rechte Ergebnis herausbekommen, lässt sich aber durch andere Vorgaben verwirren. Es bleibt also durchaus eine gewisse Skepsis gegenüber den konkreten Zahlen, die das Institut der Deutschen Wirtschaft dazu einer recht beängstigenden Statistik zusammengefasst hat. Dennoch, die Grundtendenz der Ergebnisse, alles in allem, ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Das Problem existiert, daran gibt es wenig Zweifel. Gehen wir also einmal davon aus, dass die Forscher hier zumindest den Trend richtig darstellen konnten. Denn dieser Trend wird uns nahezu von allen Seiten bestätigt. Etwa von betrieblichen Ausbildern und Handwerksmeistern. So berichtet uns zum Beispiel der Chef eines Bremer Autohauses mit Reparaturwerkstatt, Peter Walter, der selbst die Ausbildung von 6 jungen Männern leitet. Es fängt damit an, dass die Lehrlinge nicht in der Lage sind, ganz normale, simple Wochenberichte einwandfrei im Deutschen zu sprechen. Es fängt damit an, dass die Lehrlinge nicht in der Lage sind, ganz normale, simple Rechenaufgaben zu bewältigen, weil da die Grundkenntnisse fehlen. Wenn ich mir so die Wochenberichte ansehe, tja, da stehen mir die Haare wie Draht. Ganz ähnliche Erfahrungen macht Dieter Lien, ebenfalls Kraftfahrzeughandwerksmeister aus dem Odenwaldstädtchen Groß-Biberau. Pauschal muss man sagen, dass also die Grundkenntnisse nicht mehr so intensiv sind, wie die früher waren. Es ist also so, dass man sagen kann, die aus der Schule kommen, können nicht immer so einmal anzwischen und so weiter. Es ist auch so, dass die Handwerksberufe, gerade wie die Autoschlüsse oder Metzger, Schreiner und was da weiß bin, was da alles dranhängt, dass die ja die Lehrlinge kriegen, die eben nicht so stark in der Schule sind, ja, die dann eben vielleicht mit Ach und Krach ihre Grundschule da absolviert haben und dann eben in die Lehre gehen. Ne. Eine Vermutung, die übrigens auch durch die Erkenntnisse der Kölner Untersuchung bestätigt wird. Handwerkliche Berufe gelten bei den Schulabgängern eher als Arbeitsgebiete, wo man auch ohne große Schulkenntnisse gut unterkommen kann. Die höchsten Ansprüche werden, und zwar zu Recht, dem Bankwesen unterstellt. Dennoch klagen auch die Ausbilder in der Industrie durchaus über mangelnde Qualitäten ihrer Neuzugänge. So etwa beim Darmstädter Chemiewerk der Firma Merck, deren hausinternes Ausbildungssystem bundesweiten Ruf genießt. Horst Richter zum Beispiel betreut dort die Lehrlinge in den Energie- und Elektronikberufen. Haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass die Auszubildenden weniger Grundlagen mitbringen als früher? Ja, das kann ich voll bestätigen. Und das wirkt sich sehr stark aus. Sie wissen zwar viel, aber kennen nicht die Grundlagen, die dazugehören. Und das führt so weit, dass vieles auswendig gelernt wird, was man nicht zu lernen bräuchte, wenn man die Grundlagen richtig beherrschen würde. Ähnliche Erfahrungen macht auch der Ausbilder im Fach Physik und physikalische Chemie, Baldur Haas. Man stellt in letzter Zeit fest, dass die Rechtschreibung halt sehr viel schlechter beherrscht wird und dass auch von den Auszubildenden da offensichtlich weniger Wert darauf gelegt wird, als das früher der Fall war. Es ist sehr schwierig, von denen am Anfang verlangen zu können, ein Protokoll zu schreiben, was halt in dem Beruf von großer Bedeutung ist. Das müssen wir den Auszubildenden in Kleinarbeit beibringen. Früher konnte man das von denen praktisch verlangen. Defizite allerdings nicht nur beim Protokollschreiben. Ausbilder bemängeln ganz allgemein das Grundwissen und die Grundfertigkeiten, die man eigentlich nach 9 oder 10 Jahren Schulbesuch schon erwarten sollte. Heinz Schneider, der Chemielaboranten in ihren Beruf einführt, zeigt eine ganze Palette von Defiziten auf. Sie haben eine etwas schlechtere Vorbildung als früher. So erscheint es uns wenigstens vor Ort. Ich möchte das an einem kleinen Beispiel vielleicht mal wiedergeben. Frühere Auszubildende hatten die rechnerischen Fähigkeiten und konnten bei uns zum Beispiel in unseren Unterrichten, die wir durchgeführt haben und durchführen, sofort entsprechend ihrer Schulbildung einsteigen. Heute ist es so, dass wir noch diesen Vorlauf, den wir früher von der Grund- oder Realschule hatten, dass wir diesen Vorlauf nicht mehr haben. Wir nennen das in unserem Sprachgebrauch das Nachfüttern. Das heißt, wir müssen erst einmal für alle eine sehr tief angesetzte Basis finden und können darauf erst aufbauen. Das deutlich Fehlen, das wird unterschiedlich sein bei jedem Ausbilder, aber für meinen Bereich zum Beispiel, wenn ich anorganische Chemie unterrichte, konnte ich also früher davon ausgehen, dass die jungen Leute in der Lage waren zu sagen, was ist ein chemischer Vorgang, was ist ein physikalischer Vorgang, was sind Elemente, was sind Säuren, was sind Basen. Das ist leider heute nicht mehr so. Wir haben Schulen, die geben uns ihre jungen Leute sehr gut ausgebildet ab. Die kennen und können das alles. Es gibt Schulen, die geben Leute ab und diese Leute sind noch nicht einmal in der Lage, den Unterschied zwischen einer Säure und einer Base halbwegs verständlich wiederzugeben. Halten wir fest, Meister und Ausbilder bestätigen aus ihrer Sicht zunächst einmal den Eindruck, dass es mit den Grundkenntnissen der jungen Leute in ihren Betrieben nicht allzu gut steht. Und sie meinen auch durchweg, dass es gegenüber früher eine Verschlechterung gegeben habe. Aber sie differenzieren auch. Sie erkennen an, dass viele junge Leute in unseren Tagen durchaus großes Wissen haben, aber auf anderen Gebieten als den herkömmlichen. Und sie betonen, dass das Vorbildungsniveau ganz besonders von der besuchten Schule abhängt. Also nicht nur vom Schultyp, sondern konkret von der oder jener Haupt- oder Realschule, die die Einzelnen aufgrund der räumlichen Nähe besucht haben. In einem allerdings sehen fast alle Ausbilder ein absolutes Defizit, gleichgültig, ob die anderen Grundkenntnisse vorhanden sind oder nicht, im Rechtschreiben. Diejenigen, die diesen Mangel am deutlichsten spüren müssten, sind die Berufsschullehrer. Werden bei vielen Meistern aufgrund der konkreten Berufsanforderungen schriftliche Arbeiten nur selten gefordert, so sehen die Berufsschullehrer jede Woche einmal auch Geschriebenes von ihren Schülern und können sich ein deutlicheres Bild machen. Wir haben eine Reihe von ihnen aus Bayern, Hessen, Bremen und Berlin befragt. Ich bin Lehrer in einer Berufsschule und ich habe zum Beispiel eine Werkzeugmacherklasse. Und von daher muss ich sagen, dass eigentlich die Rechtschreibkenntnisse, soweit das für eine Kommunikation notwendig sind, schriftlich oder mündlich, eigentlich ausreichend sind. Ja, bei mir ist es so, dass die Kommunikationsschwierigkeiten durch schriftliche Texte eigentlich kaum auftreten, da ich vorwiegend Schüler habe, die also aus dem Industriebereich sind. Das ist also bei mir ein größeres Problem bei Schülern aus dem Handwerk. Aber im Endeffekt für die Kommunikation innerhalb des Unterrichts ist das Schriftliche ja eh nicht von Relevanz. Und bei Texten, die produziert werden, sind die Fehler nicht so gravierend, dass man eben den Text nicht mehr verstehen würde. Ja, bei mir ist es sehr unterschiedlich. Ich habe Klassen aus dem Bereich Maler, Maurer, Schreiner, vorwiegend, und auch Berufsfachschulen. Das ist also in den Klassen sehr unterschiedlich. Bei Malern und Maurern habe ich in der Klasse, besonders auch bei Schreinern, vom Sonderschüler bis zum Abiturienten. Und die Sonderschüler können zum Teil kaum schreiben, haben Schwierigkeiten, kleine Texte zu verfassen und was aber für ihre praktische Arbeit bedeutungslos ist. Lesen können sie alle. Und wenn was abzuschreiben ist, da kommen sie zum Teil mit klar. In der Berufsschule sieht es so aus, dass ich meine, dass die Leute sehr große Schwierigkeiten haben, sich also schriftlich und mündlich auszudrücken, obwohl es in der Berufsschule also Facharbeiter sind die, oder Facharbeiter werden wollen. Es ist so, dass die Leute, möchte ich sagen, großen Teils überhaupt nicht lesen können, schreiben können, zusammenhängende Sätze reden können. Was mir eben aufgefallen ist, dass eben schon teilweise einige relativ große Schwierigkeiten haben, da, ne? Auch bei den Fehlern, die sie machen. Ne? Aber ansonsten können sich die Leute eben schon schriftlich ausdrücken und natürlich auch mündlich. Ganz unterschiedliche Erfahrungen stehen also in der Berufsschule nebeneinander. Von einer relativ befriedigten Einschätzung bis zu haareraufender Verzweiflung. Deutlich werden zumindest zwei Dinge. Für den Berufsschullehrer, der im Allgemeinen die Jugendlichen nur an einem Tag pro Woche sieht, ist die bunt zusammengewürfelte Mischung aus Absolventen verschiedener Schulstufen höchst misslich, wenn er dabei auch noch Grundkenntnisse nachholen soll. Zum anderen zeigte sich bei den Interviews, dass die Lehrer auch untereinander keineswegs einig sind über die konkrete Einschätzung korrekter Schriftbeherrschung. Ausgangspunkt ist bei vielen Lehrern eine Analyse, woran denn die Rechtschreibung am meisten krankt. Die Probleme liegen eben bei Groß- und Kleinschreiben. Das ist eindeutig fast 40% der Fehler, wenn man es genau nimmt. Das ist dann eben dann meistens so Groß- und Kleinschreiben und teilweise auch Zeichensetzung. Erkenntnisse, die ja die Untersuchungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft und Ergebnisse anderer Befragungen durch die Industrie- und Handelskammern bestätigen. Die häufigsten Fehler kommen dort vor, wo ein Adjektiv vor dem Substantiv nicht als solches erkannt wird und wo umgekehrt Substantive klein begonnen werden. Und das nicht nur bei unbekannten Wörtern, sondern auch bei Ausdrücken wie Schule, Leben, Jugendlicher. Aber an dieser Stelle werden auch kritische Fragen laut. Etwa die. Ist es wirklich so grundwichtig, die Elle gerade bei der Groß- und Kleinschreibung anzulegen? Ist ein Text im Allgemeinen nicht auch dann verständlich, wenn da mancher große und kleine Buchstabe durcheinander geraten ist? Und ist die Orthographie in allen Berufssparten gleich wichtig? Braucht ein Kraftfahrzeugschlosser tatsächlich dasselbe Duden-Grundwissen wie eine Sekretärin? Und wie sieht es selbst in Büroberufen aus? Peter Kramel, seit 20 Jahren an einer kaufmännischen Berufsschule tätig, engagierter Gewerkschafter und Mitglied zahlreicher Prüfungsausschüsse, sieht die Sache recht differenziert. Es ist natürlich so, dass heute immer noch der Geschäftsbrief als die Visitenkarte eines Betriebes, eines Unternehmens angesehen wird. Aber wo spielt diese Visitenkarte eigentlich noch eine Rolle? Selbst die qualifizierte Sekretärin, die heute für einen Betrieb schreibt, wird zum Duden greifen können, wenn sie sich im Unklaren ist, wie ein Wort geschrieben wird. Sie wird mit Textbausteinen arbeiten, sie wird vorformulierte Briefe haben. Hier klingt bereits ein sehr wesentliches Argument an. In den Firmen selbst haben sich die Anforderungen grundlegend gewandelt. Viele Sekretärinnen bekommen von ihren Chefs heute keine Briefe mehr diktiert, sondern lediglich noch den Adressaten genannt, dessen Anschrift bereits im Computer gespeichert ist, danach die Anredeform, ebenfalls programmiert, und dazu die Codennummern der Absätze, die verwendet werden sollen. Den Rest erledigt der Briefdruckapparat. Und selbst wo der Computer noch nicht Einzug gehalten hat, sind formelmäßige Geschäftsbriefe eher die Regel als die Ausnahme. Das heißt, sie können von früheren Mustern einfach abgeschrieben werden. So ist es auch kein Wunder, dass selbst Sprachexperten längst die Feinheiten der Schreibe nicht mehr als Tabu betrachten. Seit 2 Jahrzehnten schon mühen sich mehrere Kommissionen, die Orthographie in der deutschen Sprache wenigstens in groben Zügen zu vereinfachen. Und dies keineswegs nur in der Bundesrepublik, auch Österreich, die Schweiz und die DDR befassen sich seit langem mit dieser Frage. Übereinstimmung herrscht trotz verschiedenartiger Reformansätze zunächst einmal darin, dass die deutschen Rechtschreibregeln zu kompliziert sind. Sogar Fachleuten und manchem Germanisten unterlaufen hier und da Fehler, einfach weil die klassische Duden-Orthographie so viele Vorschriften und dann wieder so zahlreiche unlogische Ausnahmen kennt, dass man leicht durcheinander gerät. Andere Sprachen sind uns da weit voraus. In den romanischen wie in den angelsächsischen Ländern wurde fast ausnahmslos die Kleinschreibung eingeführt, von der nur Eigennamen und Satzanfänge sowie Überschriften ausgenommen sind. In Italien hat darüber hinaus besonders die Presse auch noch die Trennungsregeln herkömmlicher Art völlig außer Kraft gesetzt. Das Wort wird dort abgebrochen, wo die Zeile zu Ende ist. In der Bundesrepublik, wo bekanntlich Reformen immer die Tendenz zu Glaubensstreitigkeiten annehmen, befinden sich seit geraumer Zeit 2 gegensätzliche Schulen. Die eine wird von der Wiesbadener Gesellschaft für deutsche Sprache getragen und nennt sich modifizierte Großschreibung. Die andere wird vom Mannheimer Institut für deutsche Sprache favorisiert und läuft unter der Bezeichnung gemäßigte Kleinschreibung. Am Ende wird es wohl, wie anders, zu einer politischen Entscheidung kommen. Dr. Otto Nüssler gehört seit vielen Jahren der Wiesbadener Gesellschaft für deutsche Sprache an. Er erläutert uns am Rande einer Tagung über Rechtschreibung im Beruf in Darmstadt Unterschiede zwischen den beiden Reformvorschlägen. viele Spitzfindigkeiten und Finessen und unvermutete Kleinschreibungen und dergleichen Dinge mehr müssten eigentlich aus der Rechtschreibung raus. Es gibt dazu zwei Wege. Der eine Weg ist die gemäßigste Kleinschreibung, das heißt die Substantive alle miteinander klein zu schreiben, da gibt es da keine Zweifel mehr. Der andere Weg ist der kleinere, ist im Grunde die kleinere Lösung, indem man alle diese unvermuteten Kleinschreibungen wieder herausnimmt, also damit zu etwas mehr Großschreibung gelangt, aber die Leute dann nicht mehr dauernd schuldig werden lässt an der Duden-Rechtschreibung und sie öfter etwas richtig schreiben lässt und nicht mehr so dumm erscheinen lässt, wie die öffentliche Meinung heute die einschätzt, die mit der Duden-Schreibung nicht klarkommen. Es ist schon so. Deutsche Gründlichkeit hatte hier Normen geschaffen, die dann zurückschlugen und ganze Generationen von Schülern und auch viele Erwachsene ziemlich dumm aussehen lassen. Das Ganze hat natürlich eine lange Geschichte. Am Anfang stand im vorigen Jahrhundert die Absicht, die Rechtschreibung im Deutschen zu vereinheitlichen. Denn die bis ins zweite Drittel des 19. Jahrhunderts bestehende Kleinstaaterei hatte eine Vielzahl regionaler Schreibvorschriften hervorgebracht. Aber nicht nur das. Schriftsteller, Dichter, Wissenschaftler, auch Bürokraten und Politiker gebrauchten innerhalb ein und desselben Landes die orthografischen Regeln recht eigenwillig. Der Schweizer Sprachforscher Hans Glinz zum Beispiel hat anhand eines einzigen Briefes von Goethe an Frau von Stein ein ganzes Bündel unorthodoxer und unerlaubter Schreibweisen zusammengestellt. Der deutsche Paradedichter würde beim Test des Deutschen Wirtschaftsinstituts unweigerlich in die unterste Kategorie der Rechtschreibkünstler abfallen. Aber wie in der Politik, so kam es auch in der Rechtschreibung nur zu Minimallösungen. Konrad Duden, der die Vereinheitlichung betrieb, musste auf unendlich viele landsmannschaftliche und auch politische Besonderheiten Rücksicht nehmen. Am Ende hatte er zwar ein übersichtliches Bündel von Regeln, aber gleichzeitig musste er eine kaum mehr zu übersehende Anzahl von Ausnahmen zulassen. Von da an stürzten sich ganze Heerscharen deutscher Sprachexperten auf die Materie, entwickelten die Vorschriften weiter, stritten sich ausgiebig und machten als Konsequenz die Sache immer noch komplizierter. Logik und Folgerichtigkeit sind heute weiter entfernt von der Orthographie denn je. Was wiederum bedeutet, dass ein Schüler oder eine Schülerin, die gut und brav zu denken gelernt hat und sich Regeln schnell einprägen kann, mit der Rechtschreibung unter Umständen besondere Schwierigkeiten hat, eben weil es hier nicht folgerichtig zugeht. Im Endeffekt muss die eigene Schreibe fast wie beim Vokabellernen, gebüffelt, auswendig gelernt werden. Aber auch die derzeit diskutierten Reformvorschläge sind, typisch deutsch, bereits von tausenderlei Vorbehalten und Aversionen betroffen. So streiten sich zum Beispiel nicht nur die beiden wichtigsten Kommissionen, sondern auch deren Mitglieder untereinander eifrig, ob man für die eine oder die andere Variante das Argument der besseren Lesbarkeit vorbringen könne. Die eine Seite sieht in der nur Kleinschreibung eine Verflachung des Schriftbildes, mit der Konsequenz schwererer Lesbarkeit. Konkrete Beweise dafür aber gibt es bisher nicht. Die Verfechter der weitgehenden Kleinschreibung verweisen andererseits darauf, dass heute der Computer zunehmend Schreibarbeiten erledigt. Und dem würde man viel Freude bereiten, wenn man ihm Komplikationen wie Groß- und Kleinschreibung ersparen könnte. Noch deutlicher greift die Computerherrschaft aber dort ein, wo es über die Groß- oder Kleinschreibung hinaus auch noch um andere Rechtschreibregeln geht. Da nämlich will der elektronische Zauberapparat lieber nichts von Vereinfachung wissen. Für ihn sind Dehnungen, Verdoppelungen, verschiedene Schreibweisen des S wichtige Unterscheidungsmerkmale. Denn alleine aus dem Zusammenhang heraus kann das Elektronengehirn nichts unterscheiden, im Gegensatz zum Menschen. Wir sehen, kleiner ist das Problem auch heute noch nicht geworden, wo allenthalben von Rechtschreibreform geredet wird. Zurück zu denen, die unmittelbar betroffen sind, die Schüler und Auszubildenden. Schon die Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft hatte ihnen bescheinigt, dass sie willig sind, dass allenfalls ihr Ruf, nicht aber ihr eigenes Bemühen schlecht ist. Tatsächlich haben auch unsere Interviews ergeben, dass die meisten Schüler Rechtschreiben oder korrekte Sprache keineswegs für unsinnig halten. Angela zum Beispiel, 8. Klasse Hauptschule, die sich überlegt, ob sie Verkäuferin oder Kraftfahrzeugmechanikerin wird oder in ein Malergeschäft eintritt, auf die Frage, ob Rechtschreiben wichtig sei. Ja, ich glaube, davon brauchen wir ja für spätere Leben. Ja. Haben Sie den Eindruck, dass das Rechtschreiben eine sehr komplizierte Angelegenheit ist? Ne, wenn man sich bemüht, ist es ziemlich leicht. Aber wenn man aufpasst in der Schule und das Kapitel ist, muss ich es eben nochmal erklären. Ralf, Einzelhandelslehrling, berichtet über seine Erfahrungen mit Kollegen aus der Berufsschule. Gibt es viele, die im Rechtschreiben noch Mängel haben? Was sind also welche bei? Also wo schlecht, also diese schlechte Schreibe, also Leistungsfehler, so mal, wo man jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mehr machen dürfte. Halten Sie das Rechtschreiben für eine sehr wichtige Angelegenheit? Also im Einzelhandel ja, weil man das oft braucht bei uns. Und dürfte mal nicht passieren. Nur manche wollen es halt nicht kapieren schon mal, wie das geht. Aber so spät dürfte ich nicht sein. Also leicht ist es so, aber es müssen halt Strohsätze. Mhm. Vor allen Dingen vor dem Beruf noch aufpassen in der Schule. Mhm. Dann klappt das auch. Aber warum ist Rechtschreiben wichtig für die Auszubildenden? Merkwürdigerweise bekamen wir von den jungen Menschen darauf nur selten eine so klare Antwort wie von Mark, einem Kraftfahrzeughandwerker, den wir während seiner Arbeit interviewten. Finden Sie, dass es wichtig ist, perfekt rechtschreiben zu können? Wichtig, ja. Inwiefern ist es wichtig? Wenn man an den Betrieb so, wo man sich vorstellen will, sollte man wenigstens keine Fehler reinmachen, sonst wäre bestimmt gleich durchgefallen. Hier kommen wir der Sache entscheidend näher. Vielen jungen Menschen ist heute, wenn auch nicht so klar wie bei Mark, der Wert des Rechtschreibens vor allem im Zusammenhang mit Einstellungskriterien bewusst. Tendenzen, die Diktate und deren Auswertung oder Fehlerquoten beim Lebenslauf als Maßstab für künftige Leistungen ansetzen, sind deutlich zu spüren. Was aber wird denn letztlich gemessen, wenn Rechtschreiben als Kriterium auftaucht? Hier nämlich werden häufig die laut erhobenen Forderungen nach Wiederbesinnung auf Orthographie und Interpunktion ganz ohne Not in ein Zwielicht gerückt. Otto Nüßler von der Gesellschaft für deutsche Sprache auf die Frage, welche Bedeutung die richtige Schreibe heute hat? Eine viel zu hohe Bedeutung. Die Rechtschreibung oder das, was wir mit Rechtschreibung bezeichnen, gemeint ist die Dudenschreibung, wird gewaltig überbewertet und wird in weiten Kreisen immer noch als Indiz für Bildung angesehen. In Wirklichkeit ist ja Rechtschreibung nur der Beweis dafür, dass man ein gutes Gedächtnis hat. Für Intelligenz ist es noch lange kein Beweis. Dieser Meinung sind auch Experten aus anderen Bereichen. Rudolf Hoberg, Professor an der Technischen Hochschule und Veranstalter des Kongresses über Rechtschreibung im Beruf, auf die Frage, was denn bei Rechtschreibtests eigentlich dokumentiert wird. Das ist die Frage, wie weit man die Rechtschreibung in den Betrieben einsetzen kann, etwa als Testinstrument, Test für verschiedene Dinge, Eignungstests, Tests für Intelligenz, für Anpassungsfähigkeit, für Fleiß und so weiter. Und ich bin der Meinung, dass man das mit der Rechtschreibung nicht erreichen kann. Und darum steht Rudolf Hoberg den Untersuchungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft sowie den Orthographieforderungen vieler Betriebe eher skeptisch gegenüber. Ich habe eigentlich hauptsächlich zwei Kritikpunkte daran. Das eine ist, dass man aus der Sicht der Betriebe das Fach Deutsch der Schulen mehr oder weniger identifiziert mit Rechtschreibung. Das heißt immer etwa für die Überprüfung der Deutschkenntnisse in der Regel Rechtschreibkenntnisse. Das heißt, andere Inhalte des Deutschunterrichts kommen hier kaum zum Ausdruck. Und das andere, das Gesamtergebnis ist nach verschiedenen Kriterien differenziert. Lebensalter, Schultyp, Geschlecht, Wirtschaftszweig, Ausbildungsbereich und Ausbildungsjahr. Aber an keiner Stelle wird gefragt, warum die Rechtschreibung für Lehrlinge überhaupt so wichtig ist. Um Missverständnissen vorzubeugen, es gibt gute Gründe, Orthographie in einer Sprache zu pflegen und in allen vorhandenen Schultypen zu fördern. Je korrekter die Sprache, umso weniger die Möglichkeit von Missverständnissen, und auch die Schreibung trägt innerhalb einer Sprache zu dieser Kommunikationsvoraussetzung bei. Aber gerade die ausufernde Benutzung von Rechtschreibung als eine Art Zugangsvoraussetzung, selbst bei Berufen, die dann kaum Orthographie erfordern, bringt das Problem der korrekten Schreibe immer wieder ins Zwielicht. Wie etwa soll ein Lehrer den Schülern klarmachen, dass eine regelgerechte Schreibweise wichtig ist, wenn das gesamte Berufs- und Privatleben kaum mehr Schriftliches bietet, geschweige denn fordert? Wenn auf Maschinen kaum mehr Worte stehen, sondern nur noch Symbole, vom Druckknopf bedienen bis zur Richtung, in die man nach der Betätigung des Hebels blicken muss und die durch einen blinkenden Pfeil angegeben wird. Und wenn bei Geräten im Haushalt oder am Armaturenbrett im Auto nur noch Piktogramme auftauchen, die die Schalter erklären, oder bei Nichtfunktionieren in Form von aufleuchtenden Ölkannen oder Batterieprofilen anzeigen, wo denn der Fehler liegen mag? Oder wenn man im Fußballstadion vom Eingang ab begleitet wird durch sprechende Schilder, wie etwa das Geldsymbol für die Kasse, das Tribünensymbol für den Eingang, das Weibchen oder Männchen für die Toilette. Selbst komplizierte Montage- und Bedienungsanleitungen sind längst mit einer Art neuer Hieroglyphenschrift bestückt, damit auch gleich jeder Amerikaner, Türke, Italiener und Deutsche das neue japanische Auto fahren oder reparieren kann. Und dann im Familienleben. Wer schreibt heute noch eine wirklich inhaltsreiche Postkarte oder einen Brief aus dem Urlaub? Die Texte gehen kaum mehr über das übliche »Mir geht es gut, wie geht es dir?« alles weitere mündlich hinaus. Überdies ist Telefonieren seit langem billiger, wenn etwa ein junger Mann seiner Freundin etwas mitteilen will und das nicht gerade über mehrere hundert Kilometer gehen muss. Kein Wunder also, wenn mancher engagierte Berufsschullehrer die Schizophrenie mancher beklagt, die da nach erneuerter Hochschätzung alter Tugenden rufen, Peter Kramel zum Beispiel kritisiert gewisse Tendenzen und beschreibt die oft merkwürdigen Folgen. All diejenigen, die das so fordern, die sollten uns doch auch die Lösungen dann mitliefern. Das heißt, in dem Moment, wo junge Menschen zum Beispiel mit Fernsehen konfrontiert werden, wo also Fernsehen sogar noch als Vormittagprogramm ausgestrahlt wird, wo Fernsehen 8 bis 10 Stunden Programm am Tag anbietet, wo junge Leute mit einer Szene von Musik überflutet werden, wo Videorekorder auch für junge Menschen heute Instrumente sind, mit denen sie umgehen, die sie teilweise haben. In einer solchen Zeit kann ich doch nicht mehr die Rückbesinnung ins stille Kämmerlein, indem ich also das Schreiben und das Lesen und das Rechnen übe, fordern. Also wer auf der einen Seite zum Beispiel Kabelfernsehen will, akzeptiert doch auf der anderen Seite Verluste in ganz bestimmten Bereichen. Die Großmütter, die halt noch viel geschrieben und gehört haben, also höhere Schreibtypen waren, die wird nicht zurückkommen, wenn man nicht Kabelfernsehen, Fernsehen überhaupt und so weiter verbietet. Dann sollen aber diese Leute auch sagen, wir verbieten das alles, wir gehen zurück in die Zeit vor den 50er Jahren und dann werden wir wahrscheinlich auch wieder größere Rechtschreibeleistungen bekommen. Aber solange man auf der einen Seite in der Zeit steht und auch mit der Zeit seine Geschäfte macht, kann man auf der anderen Seite nicht von Menschen verlangen, dass sie wie so ein Deus ex machina alles beherrschen können. Sie sollen also die moderne Medienlandschaft beherrschen, sie sollen Freizeitmenschen sein, sie sollen konsumieren. Und sie sollen gleichzeitig noch all diese anderen Leistungen in Anführungszeichen erbringen. Da stimmt irgendetwas nicht. Ganz sicher. Und dies nicht nur im Bereich Rechtschreiben. Denn wenn spätestens ab der 5. und 6. Klasse Haupt- oder Realschule der Taschenrechner in die Schule Einzug hält, wie soll da die Fertigkeit zu eigenem Addieren oder Multiplizieren oder gar zu Prozentrechnung noch geübt werden? Im Studio Bremen hörten Sie heute einen Beitrag von Werner und Xenia Reit mit dem Titel »Da stehen einem die Haare wie Draht«. Die Diskussion um die Mängel an Grundkenntnissen unserer Schüler und Auszubildenden. Hören Sie nun die Fortsetzung. Es ist schon eine verzwickte Lage. Einerseits preist die Industrie die Elektronikbranche als die Wachstumsgebiete schlechthin und fordert den Abbau von Produktions- und Verteilungshemmnissen. Andererseits fordert eben diese Industrie von ihren Neuzugängen Leistungen, deren Ausführung sie selbst abzuschaffen bestrebt ist, indem sie den Menschen durch Computer ersetzt und dies noch als großen Fortschritt preist. Und so nimmt es letztlich nicht mehr Wunder, wenn Peter Kramel von einer Erfahrung berichtet, die er mit zahlreichen seiner Kollegen teilt. Ich stelle immer wieder fest, dass Schüler zum Beispiel mit 11, 12 Jahren, 5., 6. Klasse, ein höheres Leistungsniveau haben, gerade in diesen angesprochenen Fragen, als sie zum Beispiel dann haben, wenn sie in die beruflichen Schulen kommen. Das heißt, sie setzen ab dem 11., 12. Lebensjahr wieder zurück. Das heißt, die Schule kann im 8., 9., 10. Schuljahr das Niveau des 5. und 6. Schuljahres überhaupt nicht mehr bringen. Das heißt, das, was mal gelernt war, ist wieder vergessen worden. Und das führe ich darauf zurück, dass man der Schule keine Möglichkeit gibt, sich zum Beispiel auf moderne Entwicklungen einzustellen, wie im Rechnen, wie auch in der Rechtschreibung, auch im Lesen zum Beispiel, würde ich sagen, dass das nicht Fehler sind, die man so ohne weiteres nur einer Instanz, zum Beispiel der Instanz Schule, zuschieben kann, sondern es sind Probleme, die damit zusammenhängen, dass die Schule insgesamt, aber auch die Anforderungen, die von außen an die Schule herangetragen werden, an sich an der Zeit vorbeigehen. Und selbst wenn sie nicht an der Zeit vorbeigehen, so belasten sie doch erheblich Niemand wird zum Beispiel leugnen, dass Verkehrsunterricht, Sexualkunde, Umweltbewusstsein, Aufklärung über die Gefahr von Drogen und Rauschgift wichtige Aspekte sind, die in den letzten 1,5 Jahrzehnten in die Schule eingebracht wurden. Dennoch, irgendwo muss die dafür notwendige Zeit ja abgeknappert werden. Und offenbar gibt es irgendwann mal auch einen qualitativen Sprung nach unten, wenn eine bestimmte Grenze bei den Rechtschreib- oder Rechenübungen unterschritten wird. So mag man sich denn auch fragen, wie weit die Vorschläge und Schlussfolgerungen realistisch sind, die das Institut der Deutschen Wirtschaft an die Studie über die Grundkenntnisse der Auszubildenden knüpft und die Uwe Göbel zwar vorsichtig, aber doch mit eindeutiger Stoßrichtung so formuliert. Es gibt einige Hinweise, woher das rührt. Es fehlt den Jugendlichen an der Fähigkeit, das Basiswissen, das sie durchaus haben, auf komplexere Sachverhalte anzuwenden. Und hier müsste einfach schlicht geübt werden an der Stelle. Also, das sind aber keine Vorwürfe, die den Jugendlichen zu machen sind, sondern das sind, auch das möchte ich unterschreiben, Vorwürfe, die in Richtung Bildungspolitik gehen, denn die Bildungspolitiker bestimmen, was in der Schule gelernt wird und nicht die Jugendlichen. Die müssen es ertragen und leider hinterher auch dann teilweise die Konsequenzen durchstehen. Deshalb unsere Forderung an die Bildungspolitik hier einzugreifen und diese Schwachstellen auszumerzen. Schwachstellen also, die nach Ansicht des Instituts vor allem in mangelnder Übung bestehen. Und wie jedermann zugeben wird, Übung kann nur durch vermehrten Zeitaufwand geschehen. Woher diese Zeit aber nehmen? Welche anderen Materien kappen? Reichen wir das Problem also dorthin weiter, wohin die Vorhalte des Institutssprechers zielen, an die Kultusbürokratie. Und wenden wir uns da gleich an die zuständige Stelle eben jenes Bundeslandes, das in den Kritiken der Grundkenntnissebefürworter meist am allerschlechtesten wegkommt. Bremen, in den späten 60er Jahren bekannt vor allem durch seine kaum zu bremsende Reformfreude. Dr. Kaspar Kuhlmann ist Oberschulrat und Leiter des Referats Lerninhalte beim Schulsenator in Bremen. Wie äußert er sich zu den Vorwürfen und Forderungen, die da an die Bildungspolitik herangetragen werden? Das hängt von der Definition ab, was als Grundkenntnis zu verstehen ist, und das hängt von dem Maßstab ab, was man ausreichend oder nicht ausreichend nennt. Eine Grundvoraussetzung, meine ich, ist die, haben die Schüler die Möglichkeit, auch außerhalb der Schule wiederzuerkennen, dass sie das gebrauchen, was unter dem Namen Grundkenntnisse fährt. Wenn sie erfahren, außerhalb der Schule brauche ich nicht sicher zu schreiben, denn wer schreibt heute noch Briefe, fällt es in der Schule schwer, diesen Maßstab Grundkenntnisse, etwa Rechtschreibung, so zu üben, dass damit andere Fertigkeiten vernachlässigt werden. Dennoch, auch die Bremer Kultusverwaltung gibt ohne Umschweife zu, dass die nachlassenden Forderungen von außen nicht der einzige Grund für den Wandel im elementaren Können sind. Allerdings sieht man das nicht als durchgehend negativ an. Ich würde sagen, für Bremen trifft grundsätzlich zu, das Üben von Rechtschreibung und das Üben von Grundrechenarten ist sicherlich weit zurückgetreten gegenüber früheren Jahrzehnten. Dafür ist anderes an die Stelle getreten. Ich würde sagen, wenn gefragt wird, werden zu wenig Grundkenntnisse vorgelegt, muss man fragen, was haben die Schüler zusätzlich gelernt. Ich komme nicht ins, wenn man nur als Ausgangspunkt nimmt, wie oft schreibt ein Schüler? Das heißt, wie oft wird markiert, dass er ein Wort oder ein schwieriges Wort verkehrt geschrieben hat? Im Unterschied dazu, wie viel spricht ein Schüler? Dann liegt meines Erachtens auf der Hand, dass die Fähigkeit, sich mündlich einigermaßen differenziert auszudrücken, ungleich wichtiger ist, als die Fertigkeit, die Rechtschreibung zu beherrschen. Die mündliche Ausdrucksfähigkeit halten wir für sehr viel wichtiger und wenden auch im Unterricht sehr viel mehr Zeit dafür auf. Gerade hier hebt wieder ein Glaubensstreit an. Was ist am Ende wichtiger, korrektes Schreiben oder gewandtes Sprechen? Ganz zweifellos hat die einseitige Betonung korrekten Schreibens bis in die 60er Jahre hinein seinerzeit die Reaktion vieler Pädagogen ausgelöst, das Mündliche in den Vordergrund zu rücken, weil eben immer mehr auf mündlicher Basis kommuniziert wird, denn auf schriftlicher. Wurde aber vielleicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet? Wurden nicht vielleicht mit der Einführung vieler neuer Lernstoffe gleichzeitig elementare Fähigkeiten belastet oder vermindert, die im Grunde gerade für die Beherrschung eben jener neuen Materien notwendig sind? Etwas überspitzt gesagt, Was nützt es, wenn im politischen Unterricht der Schüler auf seine Rechte als späterer Auszubildender oder allgemeiner als Staatsbürger hingewiesen wird, wenn er danach nicht imstande ist, das Arbeitsschutz- oder die Jugendschutzgesetze zu lesen oder die Paragraphen des Grundgesetzes in eigener Lektüre zu verstehen? Was nützt es, wenn er über die Gefahren der Rauschgifte aufgeklärt wird, aber den Beipackzettel eines Medikaments nur mit Mühe buchstabieren kann? Was nützt es, wenn ihm zwar klar gemacht wird, wie man sich gegen bürokratische Willkür zur Wehr setzt, er aber nicht fähig ist, einen formlosen Antrag an das Landratsamt zu schreiben? Und schließlich, was nützt es, wenn er zwar mit dem Taschenrechner schnell und mühelos komplizierte Multiplikationsaufgaben löst, aber aus dem gültigen Tarifvertrag nicht entnehmen kann, wie hoch sein Gehalt eigentlich sein müsste, weil er den Text nicht flüssig lesen und die dort vorkommenden Zahlen nicht miteinander kombinieren kann? Alles Fragen, die ernst genommen werden müssen. Fragen auch, die sicherlich bei gutem Willen und bei guter Zusammenarbeit aller, die hier beteiligt sind, lösbar erscheinen. Aber gerade an dieser Zusammenarbeit hapert es ganz besonders. Kommunikation wird zwar allenthalben gefordert, aber zwischen Ministerien und Wirtschaft, zwischen Wissenschaftlern und Lehrern und zwischen all diesen untereinander scheint sie nicht gerade gepflegt zu werden. Verdächtigungen und Misstöne herrschen da eher vor. Vorwürfe werden hin und her geschoben. Und so mancher Sand gerät ins Getriebe, weil sich mitunter sogar Manipulationen nachweisen lassen, die wiederum die so wichtigen empirischen Ergebnisse von Tests ins Zwielicht drücken, womit dann am Ende die Diskussion wieder in rein emotionale Bahnen gerät. Ein Beispiel solcher Manipulation, wobei wir durchaus offen lassen möchten, wie weit hier die Unkorrektheit den Beteiligten und vor allem den Testverfassern selbst bewusst ist. Oft schon nämlich mühen sich Lehrer um eine möglichst sichere Basis für Ergebnisse, von denen sie meinen, der Testauftraggeber würde sie erwarten. Der konkrete Fall, den uns ein Berufsschullehrer schildert, mag solche Hintergründe gehabt haben. An meiner Schule wurde zu Beginn des letzten Schuljahres ein sogenannter Rechtschreibtest in allen gewerblichen Klassen durchgeführt, auf Wunsch der Handwerkskammer bzw. der Innungen. Und der Text wurde dann auch von einigen Lehrern an der Schule verfasst. Man sollte mit Angaben, ob Gesamtschule, Hauptschule oder Realschulabschluss, sollte das Sonderschule damit ausgewertet werden. Und der war recht kurz, es war ein Diktat, aber das war so, der Text war so verfasst eigentlich, dass das Ergebnis rauskommen musste, dass die Schüler schlecht sind. Weil das ein Text war, der an den Lebensbedingungen der Schüler vorbeiging. Schachtelsätze waren, die sollten die Kommas dann setzen. Und da hat also kein Schüler, auch kein Abiturient, hat den Text ohne Fehler verfassen können. Mit dem Erfolg, dass sich einige Lehrer zur Wehr setzten, die Gewerkschaften einschalteten und dass nach langem Hin und Her die Auswertung dieser fraglichen Aktion dann doch unterblieb. Tatsächlich sucht heute nahezu jeder größere Berufs- oder Standesverband, ebenso wie jedes Kultusministerium, durch eigene Untersuchungen zu belegen, dass die Dinge ganz anders liegen, als es die Gegenseite behauptet. In Bremen verweist Kaspar Kuhlmann zum Beispiel auf eine Recherche, die ganz eindeutig den eigenen Standpunkt erheblich stärkt. Eine bremische Untersuchung vor kurzem hat festgestellt, sehr verlässlich an Tests von unserem Psychologen, dass die Fähigkeit, mit Zahlen zu denken und Rechenoperationen denkerisch zu bewältigen, sehr stark zugenommen hat gegenüber einem früheren Test etliche Jahre vorher. Dass in der Tat ein starker Leistungsabfall festzustellen ist im Bereich der Grundrechenarten. Also das genaue Gegenteil dessen, was die Ermittlungen des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft erbracht haben. Es erscheint dem gutgläubigen Normalverbraucher denn auch völlig unklar, wie sich die Kontrahenten hier irgendwann einmal einigen könnten. Und dies zumal, wenn der Austausch von Erfahrungen und Forderungen sich weiter wie bisher auf Presseverlautbarungen und nicht auf gemeinsame Gespräche beschränkt. Ein ranghoher Beamter beim Kultursenator versicherte uns zum Beispiel, dass es jahrelange Mühe gekostet hat, von der Wirtschaft überhaupt zu erfahren, was dort gefordert wird. Und dass man erst seit einem Jahr die wirklich durchgeführten Tests in die Hand bekommen habe. Er selbst, so der Beamte, wäre bei dem Test gerade noch so mit Ach und Krach durchgekommen, weil sich darin vor allem weltfremde oder antiquierte Aufgaben gefunden hätten. Wirtschaftsverbände ihrerseits legen ihre Finger auf eine immer wieder leicht entzündbare Wunde der Ministerien. Schließlich habe man jahrzehntelang die Warnungen und Vorstellungen der Industrie und des Handwerks in den Wind geschlagen, habe immer nur reformiert und dabei die elementarsten Grundsätze des Schulischen außer Acht gelassen, wonach nur jemand lernen könne, der auch Schrift, Sprache und Rechnen beherrsche. Dementsprechend diffus sind auch die Vorschläge, die zur Abhilfe der Misere gemacht werden. Das Institut der deutschen Wirtschaft hält, wie schon von Uwe Göbel formuliert, viel von Üben. Wann und zu wessen Lasten bleibt ungenannt. Die Gewerkschaftszeitung Erziehung und Wissenschaft sieht in einer fächerübergreifenden Verantwortung etwa für Rechtschreibung eher den Weg aus dem Schlamassel. Und der Frankfurter Pädagogik Professor Horst Rumpf schlägt die von ihm sogenannte Entflechtung der Rechtschreibung aus der Deutschnote vor, um den Streit etwas zu entschärfen. Danach soll dann getrennt bewertet werden, was ein Schüler in Orthographie und Interpunktion leistet und was er etwa an kommunikativen und kreativen Fähigkeiten oder Kenntnissen in deutscher Literatur vorweisen kann. Denn, so Horst Rumpf in einem Beitrag der Wochenschrift Die Zeit, wenn die Heranwachsenden in der Schule nicht mehr das Schreiben lernen können, das lesbare und regelkorrekte Schreiben, ist das nicht so ähnlich, als würden die Bäckereien es allmählich nicht mehr zu Wege bringen, Brot zu backen und stattdessen vielleicht höchstens anregende Diskussionen über die Probleme des Brotbackens in der modernen Gesellschaft veranstalten. Bescheidener gibt man sich beim bremischen Schulsenator. Kaspar Kuhlmann verweist vor allem darauf, dass man erst einmal ins Gespräch mit den anderen kommen müsse, die an der Veranstaltung Schule und Berufsausbildung beteiligt sind. Deswegen soll bemühen, seit einem Jahr unmittelbar mit den Wirtschaftskammern zusammenzuarbeiten, dass es eben nicht zu Lasten der Schüler geht. Und wir sind bereit, auch wenn es manchmal wehtut, Abstriche vorzunehmen, dass wir Dinge mehr üben, als wir manchmal wollen, um einen mündigen Staatsbürger zu befähigen, um Jugendliche nicht unnötig auflaufen zu lassen. Wir erwarten aber von der Wirtschaft, dass sie nicht einfach behauptet, wir alleine setzen die Maßstäbe, und dieses entscheidende Gespräch oder dieser Prozess ist angelaufen, ist aber noch nicht abgeschlossen. Immerhin ein erfreuliches Zeichen. Auch wenn sich wiederum mancher Auszubildender, um den es ja letztlich geht, fragen mag, warum diese Gespräche denn erst jetzt beginnen. Engagierte Pädagogen und Kulturpolitiker sehen zudem auch den Ergebnissen solcher Gespräche keineswegs mit aller Zuversicht entgegen. Zu kontrovers erscheinen die Standpunkte, zu wenig artikuliert auch die jeweiligen Hintergründe für die Forderungen. Denn es ist ein durchaus ernstzunehmender Einwand gegen die Renaissance der Rechtschreibung bei Einstellungstests, dass hier wohl tatsächlich weniger Intelligenz oder Merkfähigkeit überprüft werden soll, als vielmehr Anpassung an vorgegebene Regeln. Auch mag mitunter der Verdacht aufkeimen, so mancher Lehrer wolle lieber wieder zu der einfachen und eindeutigen Tätigkeit des Zusammenzählens von Schreib- oder Subtraktionsfehlern zurückkehren, als sich Gedanken über die Kommunikationsfähigkeit seiner Schüler zu machen. Es gilt aber auch umgekehrt. Nicht jeder, der sich für korrektes Schreiben, flüssiges Lesen und einen Grundstock an elementaren Rechenkenntnissen einsetzt, will zurück zur alten Katheder- und Steißtrommler-Pädagogik. Sprache ist ein Instrument der Kulturentfaltung. Und die Schrift korrespondiert trotz aller Entartungen zur hieroglyphenartigen Symbolik auf Gebrauchsanleitungen und Hinweisschildern dieser Kulturentfaltung. Natürlich kann der Abbau gegenseitiger Verdächtigungen und das gemeinsame Gespräch nur der allererste Schritt zu einer Bereinigung der offensichtlich verfahrenen Situation sein. Damit auch etwas vorwärts geht, wird es wohl größerer Anstrengungen bedürfen. Und so mancher Schritt, der wehtut, wird vonnöten sein und manche Trennung von liebgewordener Vorstellung und Verhaltensweise. Das beginnt mit der längst überfälligen Entscheidung, welche Variante der Rechtschreibreform denn nun endlich verwirklicht werden soll, und mit einer Antwort auf die Frage, inwieweit der längst nicht mehr zu verhindernde Gebrauch von Taschenrechnern durch Schüler mit einem konsequenten Programm zur Aufrechterhaltung elementarer Rechenkünste kompensiert werden kann. Mitunter spielt eine gnädige Natur uns auch heute noch einen Streich und lässt schlagartig erkennen, in welcher Abhängigkeit uns die ausschließliche Konzentration auf die Elektronik bringt. Als wir in einem großen Darmstädter Kaufhaus Interviewaufnahmen machten, fiel der Strom aus. Und auch die Notstromaggregate reichten offenbar nicht, um wenigstens die Kassen weiter zu versorgen. Plötzlich waren die Verkäufer und Verkäuferinnen und vor allem die Kassensteher gezwungen, die Preise mit Hilfe Kopfrechnens zu addieren und die Verkaufsbons handschriftlich auszufüllen. Mit dem Ergebnis, dass innerhalb von 5 Minuten in allen 3 Stockwerken der Verkauf total zusammenbrach. Mehr als die Hälfte des Personals hatte mit dem Ruf »Das kann ich doch nicht« ihre Anstrengungen eingestellt. Der Geschäftsleitung blieb nichts weiter übrig, als schnell alle Detektive und Wachposten an die Ausgänge zu postieren, um das jubelnde Publikum am Verlassen des Warenhauses mit unbezahlter Ware zu hindern. Das also war im Studio Bremen der Beitrag von Werner und Xenia Reit mit dem Titel »Da stehen einem die Haare wie Draht«. Die Diskussion um die Mängel an Grundkenntnissen unserer Schüler und Auszubildenden. Es sprachen Ernst Friedrich Lichtenecker, Hasso Henke und Gerhard Lippert. Die Regie führte Ernst Friedrich Lichtenecker, Redaktion Jörg-Dieter Kogel.